Das stinkt hier, das stinkt hier. Und das stinkt mir, dieses stinkt hier. Denn hier stinkt es nach einem Stinktier. Und das stinkt mir, weil's so stinkt hier. Vor allem dann, wenn man am Steuer wird Trunkenheit sehr oft sehr teuer. Besser ist es, kann man sagen, sofern man unterwegs im Wagen im Supermarkt den Schnaps zu kaufen und ihn dann zu Hause saufen. Lebenslang mit einer Frau durchaus auf den Geist kann gehen. Der Alltag, er wird öd und grau und auch die Nächte sind nicht schön. So bleibt dem Mann von Welt nichts anderes als mit Geld sich Abwechslung zu kaufen oder sich sein Hirn zuzusaufen. Tief im Meer, was sage ich, ganz, ganz, ganz weit unten. Wie tief genau, das weiß ich nicht. Lebte einst ein Wasserschwein, nun könnte man sein, kann ich sein. Besonderen zum Schüsselputzen. Das Gesäß jedoch mitnichten. Darauf sollte man verzichten. Der Po wird auch wenn stark verschmutzt noch immer